13. Kapitel. So kam es, dass Effi im April ihrer Mutter schrieb: Weißt du, Mama, dass mir manchmal unser Chinese fehlt? Würde er nur wiederkommen, das wäre wenigstens etwas. Aber es wird draußen langsam grün und ich freue mich schon auf die langen Spaziergänge, die ich bald werde machen können. Der erste Badegast ist schon angekommen und wohnt gleich gegenüber von uns, eine ältere Witwe, die jedes Jahr kommt. Und eins hätte ich fast vergessen, liebe Mama. Wir haben einen neuen Garnisonskommandeur. Wie froh wir waren, Innstetten und ich, als wir davon hörten. Da lachst du, weil du Kessin nicht kennst. Aber es scheint, er ist auch nicht der Mann, den unser trauriges Städtchen braucht. Er heißt Major von Krampas, ist verheiratet, zwei Kinder von 10 und 8 Jahren, die Frau ein Jahr älter als er. Also sagen wir 45. Aber sie hat immer schlechte Laune, ist direkt melancholisch. Man sagt, er sei ein Damenmann. Er soll wegen einer Frau ein Duell mit einem Kameraden gehabt haben und er kann den linken Arm nicht mehr richtig bewegen. Beide Herr und Frau von Krampas waren vor 14 Tagen bei uns, um uns ihren Besuch zu machen. Es war eine sehr peinliche Situation, denn Frau von Krampas kontrollierte ihren Mann die ganze Zeit und auch mich sah sie böse an. Er selbst kann auch sehr fröhlich sein und ein perfekter Kavalier. Innstetten kennt ihn noch aus seiner Militärszeit. Aber die Frau... Effi hatte recht und auch mit Familie Krampas wurde Kessin nicht lebendiger. Aber täglich brachte das Dampfschiff jetzt neue Badegäste in die Stadt. Die Straße vor ihrem Haus führte zum Strandhotel und Effi stand oft am Fenster. Sie konnte nicht selbst zum Dampfschiff gehen, denn Innstetten hatte keine Zeit, mit ihr zu kommen. Der erste Badegast, von dem sie der Mama geschrieben hatte, war nach wenigen Tagen in Kessin gestorben. Das Dienstmädchen der alten Frau war nun frei und hätte in Kessin nicht leicht Arbeit gefunden, weil sie katholisch war. Sie hieß Roswitha und war eine kinderliebe und robuste Person. Effi, die so kurze Zeit vor der Geburt nicht Frau Kruse um sich haben wollte, stellte sie sofort als Kindermädchen ein, denn auch Innstetten war einverstanden. Am 3. Juli stand eine Wiege neben Effis Bett. Der Arzt hielt der jungen Frau die Hand und sagte, schade, dass es ein Mädchen ist. Aber das andere kann ja noch kommen. Roswitha aber freute sich und nannte das Kind Annie. Und auf diesen Namen wurde es dann getauft. Am nächsten Tag fuhr Effi nach Hohenkremmen, wo sie mit Annie und Roswitha einen Monat bei ihren Eltern verbrachte.